Spiel Alter, Dicke, jetzt muss dein Mädel durchkommen. Welcher Dicker? Das ist so ein Dicker, ich sehe mal. Muss ich da wirklich auf Mauer sitzen? Häfchen! Ich brauch mein Chor! Häfchen! Da muss ich mir.